Aufgabe 2.2a. Frau Brett und Herr Becker sind bei Norco angekommen. Hören Sie das folgende Gespräch an. So, Herr Becker, gehen wir rein. Dankeschön. Bitteschön. Herr Olsson kommt in 5 Minuten. Möchten Sie so lange hier Platz nehmen? Danke. Darf ich Ihren Mantel nehmen? Ja, vielen Dank. Möchten Sie etwas trinken? Tee oder Kaffee? Wir haben auch Apfelsaft, Orangensaft, Mineralwasser oder Cola. Ich möchte bitte eine Tasse Kaffee. Wie trinken Sie den Kaffee? Mit Milch? Mit Milch, aber ohne Zucker. Gut. So, hier ist der Kaffee. Möchten Sie auch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ich bin nicht hungrig.